Seid alle Clowns, ich lache über eure Machtwechsel. Fotzen, die auf Fahrt machen, Rapper sind wie Knastlesben. 180 km/h auf meinem Yayo-Trip. Und das letzte, was du siehst, ist mein Xen und Licht. Komm in meine Stadt und senk deinen Kopf. Hier regieren Gangs, keine Cops. Finger weg vom Mic, ist das Gangster, wenn ich rappe, du Keck. Ich hab Googeln für euch alle, es macht Rat-Tat-Tat. Meine Stadt hat keinen Platz für dich in deiner Promophase. Und du siehst hingeschissen aus, so wie Yokosare. Lass mal deine Nutte ficken, mach nicht auf Beschützer. Spinne 44 und wir ficken eure Mütter. NASA rennt, wenn der Benz um die Ecke kommt. Zwei Kugeln in die Kniescheiben und du leckst Beton. Ihr Hurensöhne macht auf Best Friends. Ihr müsst alle im Café antanzen, es ist Let's Dance. Schreit heißt Mike, wer erklär's mit der Faust? Zeig mir deine Muskeln, ich lache dich aus. Carlo Koks Nutten, fick dein Waffenschein, du Keck. Stich in die Lunge, es ist Butterfly-Effekt, yeah. Schreit heißt Mike, wer erklär's mit der Faust? Zeig mir deine Muskeln, ich lache dich aus. Carlo Koks Nutten, fick dein Waffenschein, du Keck. Stich in die Lunge, es ist Butterfly-Effekt, yeah. Sonny Black, ich ticke braune Steine aus der Jackentasche. Und das Battle ist gewonnen, wenn ich deinen Nacken klatsche. CCN ist wie ein Drogendealer Starter-Kid. Ich mach, dass ich diese Fotze jetzt die Arme ritzt. Ich bring den einzig wahren Ghetto-Rap auf Deutsch. Deine Kettenrauchermutter hängt im letzten Chat und säuft. Das hier ist für Rapper wie ein Spießrutenlauf. Stellt euch in der Schießbude auf, ihr Pappnasen. Carlo Koks Flavor back to the roots. Während Mami mit dem Sex-Touri schmust, yeah. Es ist Sonny Black, Highlander, Braveheart. Er ist guter Junge, ist der Schwanz in Case Arsch. Ich bin oldschool wie Afrika Bambaataa. Klatsche an der Tanke, dein Trucker-Fahrer Vater. Ich ficke deine Mutter, die im Wohnwagen bläst und danach für einen Zwan in die Tarotkarten legt, yeah. Streit heißt Mike, wer erklär's mit der Faust? Zeig mir deine Muskeln, ich lache dich aus. Carlo Koks Nutten, fick dein Waffenschein, du Keck. Stich in die Lunge, es ist Butterfly-Effekt, yeah. Streit heißt Mike, wer erklär's mit der Faust? Zeig mit deinen Muskeln, ich lache dich aus. Carlo Koks Nutten, fick dein Waffenschein, du Keck. Stich in die Lunge, es ist Butterfly-Effekt, yeah.